WDR 5. Neugier genügt. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, so oft, wie ich diese Geschichte schon erzählt habe. Mit dem Betreten dieser Bar hast du ein Grab aufgemacht, mein lieber Freund. Es gibt niemanden mehr außer mir, der für den Toten sprechen kann. Während ich hier an dieser Bar sitze und auf das Beileid warte, das mir niemand jemals aussprechen wird. Man kann sie in den Nachrichtensendungen aus dem Irak, dem Krieg in Syrien oder Luftangriffen auf Gaza täglich spüren. Die Leichtfertigkeit, mit der in den kriegerischen Auseinandersetzungen des Nahen Ostens Araber getötet werden oder mit der man der getöteten Muslime gedenkt. Als ob das Leben dieser Menschen, die als Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ihrem Schicksal überlassen oder als Hochzeitsgesellschaften bei Drohnenangriffen im Jemen ausradiert werden, als ob es weniger gelte. Ich sag es dir gleich, der Tote, der Ermordete, ist mein Bruder. Mein Bruder Musa, der 66 Jahre lang immer nur gestorben ist, durch zwei Kugeln abgefeuert von einem Franzosen. Stell dir das mal vor, es ist eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Mein Bruder hätte berühmt werden können. Doch während der Mörder berühmt geworden ist, ist von meinem Bruder nichts mehr übrig. Von Musa gab es ja nicht einmal einen Leichnam. In dem Buch steht kein Wort darüber. Das ist eine Verleugnung von schockierender Brutalität, findest du nicht? Die arabischen Mordopfer von heute haben ein berühmtes Vorbild in der Literatur. Vor mehr als 70 Jahren hat der französische Literaturnobelpreisträger Albert Camus in seinem Roman L'étranger, der Fremde, jenen berühmten Mord an einem Araber geschildert, mit 5 Pistolenschüssen niedergestreckt, am Strand des Mittelmeers, im gleißenden Gegenlicht, was niemand bezeugen kann, außer der Sonne. Das ist auch deine Schuld, mein Freund. Ihr habt euer Mitgefühl ausgedrückt für die Einsamkeit des Mörders. Aber das Absurde tragen mein Bruder und ich auf unseren Schultern und nicht dieser Typ. Ich glaube, ich hätte einfach gern, dass Recht geschieht. Es ist ganz einfach. Diese Geschichte müsste neu geschrieben werden. In der gleichen Sprache, aber von rechts nach links. Camus hat das Geschehen aus der Perspektive des Täters, des kaufmännischen Angestellten Meursault, beschrieben, der sonntags einen Stuhl ans Fenster seines Büros im Hafenviertel von Algier stellt, stundenlang hinausschaut und raucht. Angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne werde ich zum ersten Mal empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. So fremd bleibt dieser Fremde der Welt, dass er selbst die Nachricht vom Tod der eigenen Mutter in vollkommener Teilnahmslosigkeit entgegennimmt. Jean-Paul Sartre war der Erste, der den bahnbrechenden literarischen Rang dieses Fremden wahrgenommen hat, der die Welt wahrnimmt wie hinter Glas. Ein existenzielles Lebensgefühl, das L'étranger für Generationen von Intellektuellen zu einem Schlüsselwerk der literarischen Moderne machte. Ich kenne das Buch in- und auswendig. Ich kann es dir wie den Koran vollständig rezitieren. Ich habe es 20 Jahre nach seinem Erscheinen gelesen. Und es hat mich umgehauen wegen seiner erhabenen Lüge und seiner magischen Übereinstimmung mit meinem Leben. Die Welt seines Autors ist sauber, wie erfüllt von der Klarheit des Morgens. Von nichts anderem redet er als von Sonne, Meer und alten Steinen. Nur der Araber wirft Schatten. Der algerische Autor Kamel Daoud hat diese Leiche aus dem Keller der Weltliteratur wieder hervorgeholt. In seinem Roman Meursault contre Enquête, der Fall Meursault, eine Gegenermittlung, rollt er den Mord neu auf. Ein literarisches Verbrechen, das in Daouds Lesart eben Camus überragendes literarisches Talent erst zum perfekten Verbrechen gemacht hat. Der Mörderschriftsteller hat sich geirrt. Mein Bruder und sein Kompagnon hatten keineswegs die Absicht, ihn zu töten. Warum sich Musa an diesem Tag am Strand befand? Er ging für sein Leben gern schwimmen. Er kam dann immer gebräunt zurück, unbesorgt, glücklich, frei. Er starb, weil er das Meer so liebte. Vielleicht ist das die richtige Frage. Was machte dein Held an diesem Strand? Harun, der Ich-Erzähler, gibt sich einem Passanten in einer Bar an der nordafrikanischen Küste als der jüngere Bruder des Ermordeten zu erkennen. Fast ist es, als stünde er unter Zwang, diese Geschichte immer und immer wieder zu rekapitulieren. Ich werde die Geschichte noch mal kurz für dich zusammenfassen. Ein Mann, der schreiben kann, tötet einen Araber, der an diesem Tag nicht einmal einen Namen hat, als wenn er ihn an einen Nagel gehängt und dort vergessen hätte. Und dann betritt er selbst die Bühne und beginnt zu erklären, dass irgendein nicht existierender Gott daran schuld sei, dass es wegen irgendwelcher gerade unter der Sonne gewonnenen Einsichten passiert sei, weil das Salz des Meeres ihn gezwungen hätte, die Augen zu verschließen. Der Mörder wird dafür zum Tode verurteilt. Nicht, weil er einen Araber getötet, sondern dafür, dass er seine Mutter beerdigt hat. Und zwar mit zu großer Gleichgültigkeit. Das bringt dich aus der Fassung, was? Dass ich dein Buch so zusammenfasse. Daoud stattet den Araber in einer Bewegung nachholender Gerechtigkeit mit einem Namen aus, einer Lebenswirklichkeit, einer Geschichte. Die Brüder werden Ouled al-Assas gerufen, Söhne des Wächters, weil ihr Vater in einer Fabrik im Viertel Bab el-Ued früher als Nachtwächter gearbeitet hat. Damals, ehe er seine Familie verließ und sich nach Frankreich absetzte, weil das Leben in der algerischen Heimat das reduzierte, das unerfüllte, das uneigentliche Leben ist. Hinter einem Vater herzurennen, der in den Himmel abgehauen ist und nie wiederkommt. Was willst du mit solchen Leuten machen, hm? Je öfter ich nach der Unabhängigkeit die Bücher deines Helden gelesen habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, mir die Nase am Fenster eines Festsaales Platz zu drücken. Wie wir uns die Nase platt drücken am Schaufenster des Lebens mit unseren flehentlichen Bitten. Alles geschieht ohne uns. Es gibt keine Spur unserer Trauer. Musa und Harun gehören zu den Ouled el-Humma, diesen jungen Männern aus den armen Vierteln Algiers, zu den jungen Narbengesichtern und Nichtsnutzen, die sich als Taschendiebe, Schürzenjäger und Kettenraucher die Zeit vertreiben, die mit ihren Messern spielen und ihre Tattoos zeigen. So scheint es kein Zufall, dass sich Daoud in einem Artikel in der New York Times zu den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht äußerte, als die jungen Nordafrikaner per SMS gebrochene Sprachbotschaften tauschten, wie große Brüste, ich will fucken oder ich will töte dich küssen. Europa und insbesondere Deutschland wird von Nordafrika aus zum Paradies verklärt. Als könnte man da schon die Jungfrauen finden, die der Islam dem Jenseits vorbehält. Das ist das Problem mit der Globalisierung. Man meint die Länder in- und auswendig zu kennen. Aber man hat keine Ahnung. Man ist Klischees aufgesessen, dass in Europa das Geld auf der Straße liegt, dass die Frauen in Europa willfährig sind oder eben, dass Araber Sexisten sind. Araber. Ich habe mich nie als Araber gefühlt, weißt du? Es ist wie die Negritüde, die nur im Blick der Weißen existiert. Es brauchte also den Blick deines Helden. Sich langweilend, einsam, auf seine eigenen Spuren fixiert. Damit aus meinem Bruder ein Araber wurde. Er hätte meinen Bruder auch 14 Uhr nennen können, so wie jemand anders seinen Neger Freitag genannt hat. Aber er schreibt so gut, dass seine Worte so genau passen wie von Hand behauene Steine. So werde ich es genau so halten, wie man es in diesem Land seit der Unabhängigkeit macht. Stein für Stein von den Häusern der ehemaligen Kolonialherren nehmen, um mein eigenes Haus daraus zu bauen. In Daouds Version der Ereignisse versuchen die französischen Behörden gar nicht erst, den Mord an dem Araber aufzuklären. Harun und seine Mutter werden nicht befragt. Es gibt keine Bestandsaufnahme. So müssen sie selbst Nachforschungen anstellen, was mit Musa passiert ist. Die Leute aus ihrem Viertel zeigen ihnen in einer Zeitung ein Foto des Mörders Marceau. Aber für Harun und seine Mutter ist es nur das beliebige Abziehbild eines El Rumi, eines Fremden. Ich denke, wir haben einen seltsamen Anblick abgegeben. Meine Mutter, die zwei sorgsam gefaltete Zeitungsausschnitte zwischen ihren Brüsten versteckt, und ein Jugendlicher, der seinen Kopf zwischen seinen Beinen versteckt. Er, der Mörder, dürfte zu dieser Zeit die letzten Stufen zum Ruhm erklommen haben. Das waren die 50er Jahre. Und die Brüste der Französinnen mit ihren kurzen geblümten Röcken wurden von der Sonne verbrannt. Am Abend erzählt die Mutter Harun immer nur die Geschichte des großen Bruders, wie der mit einem Yauri, einem Ungläubigen, kämpfte. Immer wieder nur diese eine Geschichte in tausend und einer Fassung. Harun fühlt sich gefangen zwischen seiner umherirrenden, an den Geschehnissen irre werdenden Mutter und dem Tod des Bruders, dessen alte Kleider er tragen muss, dessen Platz er einnehmen soll. Nach einem Zeitraum von 40 Tagen war Musa schließlich für tot erklärt worden, tot und ins Meer hinausgespült. Man vollzog das Ritual, das der Islam für die Ertrunkenen vorsieht. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir endlich am Meer angekommen waren. Bei diesem letzten Zeugen, den man befragen konnte. Mama hat mir beigebracht, die viel zu angenehme Sogkraft des Meers zu fürchten. So sehr, dass sich der Sand für mich bis heute so anfühlt, als würde ich schon anfangen zu ertrinken. Der Himmel war grau und ich stand einige Meter vor diesem unermesslich großen Rivalen unserer Familie. Das Meer war wie eine Mauer. Es sagte uns nichts. Und Mama blieb niedergeschlagen und wie an ein Grab gelehnt am Ufer sitzen. Dann erhob sie sich, sah aufmerksam nach rechts und nach links und sprach mit heiserer Stimme: Möge Gott dich verfluchen. Nach der Unabhängigkeit Algeriens ändern sich die Zeiten. Die Jungs spielen auf den Friedhöfen Fußball mit den Schädeln der ehemaligen Kolonialherren. Die Befreiungskämpfer der FLN besetzen ihre Villen. Auch Haruns Mutter besetzt das Haus, in dem sie früher als Putzfrau gearbeitet hat. Am ersten Tag trauen sie sich kaum, die Wohnräume in Besitz zu nehmen. Beeindruckt streichen sie mit den Fingerspitzen über das Tafelgeschirr. Und dann gibt es in den Tagen des Waffenstillstands von 1962 den finalen Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Harun begeht einen Mord an einem beliebigen Franzosen, einem dicken Mann in kariertem Hemd namens Josef, dessen Tod in den ersten Tagen der Unabhängigkeit genauso vergebens, unerwartet und absurd erscheint wie einst der Mord an dem Araber. Es war in den ersten Tagen der Unabhängigkeit und die Franzosen liefen davon wie die Hasen. Ich drückte auf den Abzug und schoss zweimal. Zwei Kugeln. Eine in den Bauch und die andere in den Hals. Mama stand hinter mir mit ihrem endlich gestillten Verlangen nach Rache. Das war kein Mord, sondern eine Restitution. Am Tag nach dem Mord war alles unversehrt. Der Duft von Kaffee weckte mich. Mama sang vor sich hin. Der Zitronenbaum tat so, als hätte er nichts mitbekommen. Das war doch nur ein Franzose. Ich dachte, dass er kein Moslem war und sein Tod deshalb nichts Verbotenes. Ich wusste, dass man mich nicht richten oder mich verhören würde. Niemand tötet jemand Bestimmtes im Krieg. Albert Camus fühlte sich als Algerier. Immer wieder hat er von seinem Pariser Exil aus Algerien seine wahre Heimat genannt. Auch als Journalist griff Camus in Artikelserien immer wieder zur Feder, um das französische Publikum auf Missstände in Algerien und besonders in der Kabylei aufmerksam zu machen. Camus geißelte die Versäumnisse des französischen Kolonialismus und prangerte seine Folgen an. Gleichzeitig empfand er als Franzose. Algerien blieb für ihn, das Kind französischer Siedler, letztlich eine französische Provinz. Am 12. Dezember 1959, kurz nach der Entgegennahme des Nobelpreises in einem geliehenen Frack in Schweden, attackierte ein algerischer Student den Nobelpreisträger und forderte die Unabhängigkeit Algeriens. Im Tumult kommt Camus kaum zu Wort. Am Ende spricht er von Bomben, die in Algiers Straßen explodieren, und lässt sich zu dem folgenschweren Satz hinreißen: Auf diese Art von ausgleichender Gerechtigkeit könne er verzichten. Da ziehe er doch die Sicherheit seiner Mutter vor. Es sind Tausende, glaub mir, die auf der Stelle treten, seit der Unabhängigkeit. Die an den Stränden herumgeistern, tote Mütter beerdigen und stundenlang von ihren Balkonen herunterschauen. Ich habe diese schrecklichen Tage so oft erlebt. Dieses Gefühl, für immer in einem verlassenen Bahnhof festzusitzen. Verdammte Scheiße. Edward Said, der große Theoretiker des Postkolonialismus, beschuldigte Albert Camus bereits vor 20 Jahren, seine toten Winkel zu haben, die koloniale Wirklichkeit in seinen Romanen verharmlost, verdrängt und den ehemaligen französischen Kolonisatoren damit eine Rechtfertigung verschafft zu haben. Daoud folgt Said in dieser Kritik. Sein Buch »Der Fall Morceau« ist ein ganz außerordentlicher Akt einer nachholenden Gerechtigkeit, weil hier ein postkoloniales Nordafrika zurückschaut auf Europa. Leser des Romans vermögen damit der eigenen Kultur wie ein Fremder gegenüberzutreten. Doch auch an den neuen Herren im unabhängigen Algerien lässt Daoud kein gutes Haar. Sie sind für die Misere in dem heruntergewirtschafteten Land zumindest mitverantwortlich. Was haben wir für eine armselige Herkunft hier in Oran? Die Stadt ist eine Art Beute. Die Leute betrachten sie wie eine alte Nutte. Man beschimpft sie, man misshandelt sie, man schmeißt ihr Abfälle vors Maul. Und man vergleicht sie pausenlos mit der unverdorbenen Ortschaft, die sie früher einmal war. Aber man kann sie nicht verlassen, weil sie der einzige Ausgang zum Meer und der am weitesten von der Wüste entfernte Ort ist. Melukhuya, Melumajash, El-Bachar Idach, El-Yadach, Umavelash. Ich liebe dieses alte Lied von hier. أربع سنين وأنا بالأخبار ما عرفت واش زمن فيها داير معها ولا عليها دار. Harun schaut auf seine ihm fremd werdende Stadt. Und während er auf sie blickt, wie einst Morceau von seinem Büro auf den Hafen Algiers blickte, schleppt er innerlich den Leichnam seines Bruders immer wieder den Berg hinauf und immer wieder rollt er ihm entgegen, ganz wie der Sisyphos den Camus beschreibt. Ich philosophiere? Ja, natürlich. Dein Held hat verstanden, dass Mord die einzig gute Frage ist, die ein Philosoph sich stellen muss. Alles andere ist Geschwätz. In teilweise wörtlichen Anspielungen knüpft Daouds Schilderung an die Begegnung Morceaus mit dem Gefängnisgeistlichen in der Todeszelle an. Nur ist es in Haruns Fall ein Imam, der ihm den Weg zu Gott weisen will. Der einzige Vers im Koran übrigens, der in mir nachklingt, ist der hier, mein Lieber. Wer auch nur eine einzige Seele tötet, für den soll es sein, als habe er die ganze Menschheit getötet. Algerien ist heute ein Land, in dem religiöser Fanatismus grassiert. Die Leute setzen der Angst vor dem Absurden ihren religiösen Eifer entgegen, beklagt der Erzähler in Daouds Der Fall Morceau. Die Existenz Gottes zu leugnen, macht den Erzähler in den Augen seiner algerischen Zeitgenossen zu einem Außenseiter, ebenso wie Morceau 70 Jahre zuvor. Damit wird Daouds Gegendarstellung zu einem vielschichtigen und hintergründigen Buch. Denn noch während Daoud mit Camus abrechnet, verbrüdert er sich heimlich mit ihm. Gehen wir nach Hause, junger Mann. Nach einem Geständnis schläft man im Allgemeinen besser. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.